Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Carsten San Crusoe mit mir hier im Studio Bubi. Herzlich willkommen. Mit dir hier Bubi. Mit mir hier Bubi. Ja, okay. Ja, mit mir hier im Studio Patrick. Hallo. Hallo. Na, ist die Woche gut rumgebracht? Ja, geht eigentlich. Ein bisschen träge. Das Wetter macht mich fertig, aber jetzt geht's langsam bergauf. Schneit's halt einfach so. Und dann war er wieder weg. Ganz arg schlimm. Naja. Ich bin gespannt. Ich habe mir direkt als Intro was aufgeschrieben. Wir haben auch vorher kurz drüber geschnackt. Und zwar bin ich sehr gespannt auf dein 3 € China Wasserhahn Video. Ja, das kommt. Das kommt, ist eine. Willst du dir für einen bestimmten Moment aufheben, oder wie? Ja, ich habe gedacht, das war der Plan gewesen, dass. So. Nee, ich habe gedacht, du zeigst mir jetzt einfach deins. Ich zeig dir jetzt das Video. Ja, jetzt. Das habe ich gedacht. Okay, alles klar. Dann zeige ich dir jetzt das Video. Warte, kannst du es so, dass der Ton auch aber in das Ding Ton reingeht? Ist arg wichtig, ja. Kannst du das einfach selber halten und in dein Mikrofon reinhalten? Einfach unten hat so ein Play-Button, sonst läuft es nur in dem kleinen. In dem Hochkant? Nein. Quer? Ja. Okay. Mein Film 4. Ja. 55 Sekunden, 6. April 2022. Hier unten auf dem Dinger. Unten auf den Dinger. Okay, Leute, seid gespannt. Hier kommt's. Das zweite ist überragend. Diese einzelnen Sprenkelstrahlen von dem Wasserhahn sind irgendwie. Sehen eleganter aus, das andere ist spritzt. Ja, das ein bisschen andere ist so, ja, wir machen halt mal da ein bisschen was und hier. Oh ja, Haare. Nach Wasserhahn greift stark. Ich hab dir nicht starkes getraut. Video. Ja, freut mich, dass dir das gefällt. Ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen arg für Verwirrung gestiftet und das Material war ja jetzt auch nicht so geeignet für einen Podcast, deswegen macht euch keine Sorgen, das Video gibt es auf jeden Fall auf Instagram. Aber was wir gedacht haben, was wir direkt mit dem Video verbinden könnten, wäre als kleiner Callback zur letzten Folge, haben wir ja gefragt, ob der Lukas Lust hat, in die Folge zu kommen. Und er hat auch direkt geantwortet und hat gemeint, er hat Bock. Und da haben wir uns ein paar Sachen überlegt, die er dann machen kann, als er wäre quasi als Praktikant wieder da, so wie in der großen Lukas der Praktikant-Folge. Oh, die ist ewig her, oder? Die ist war ewig Folge. Her. Oh, ich schätze mal 15 oder sowas. Ja. Ja, sowas in den Dreh. Lukas wird es wissen. Das ist die meistgeklickteste Folge auf jeden Fall. Okay. Ja, da wollte ich dich auch nochmal fragen, wie das aussieht mit den Klicks gerade. Weil ich kann das ja nicht einsehen. Ja, dann erklärst du mal, was wir vorhaben im Lukas. Und dann suche ich so lange die Klicks raus. Das müsste eigentlich ganz schnell gehen. Ja, und zwar wollten wir in Lukas quasi genau mein Video, das ich jetzt created habe, nochmal createn lassen in seinem Stil für sich selber. Ich würde ihm den Wasserhahn zur Verfügung stellen, dass er quasi ein weiteres Promo-Video drehen kann für den Wasserhahn, dass der Wasserhahn möglichst viele Views von anderen Leuten bekommt, dass der populär wird. Also populär wird, ja. Und dann drucken wir unser Logo drauf und verkaufen es im Shop. Ja, für 20 Euro. Für 20 Euro. Das hört sich für mich nach einem guten Deal an. Genau, aber es ist nicht nur das, es kommen auch andere Sachen dazu, deswegen bleibt gespannt. Wir wollen nicht alles auf einmal verraten. Aber er kommt zur großen 70. Folge, können wir jetzt auch schon mal sagen. Habe ich mir schon im Kalender eingetragen. Kommt irgendwann 23. oder sowas. Wird dann doch eine die Parkbank-Folge. Ja, vielleicht alles miteinander verbunden. Vielleicht sitzen wir mit Lukas auf der Parkbank und schnacken. Und dann kommen Leute vorbei und wollen immer Autogramme haben vom neuen VfB-Spieler. Ja, ja. Eigentlich ladet man nur ein wegen den Klicks. Ja, weil der spreadet es in die Welt. Wenn der das einmal postet auf seinem Instagram-Kanal, dann ist Polen offen. Dann kann sich niemand mehr halten. Ja, dann denken sich alle, das ist ein neuer Podcast. lass die mal anhören mit so einer Ente als Bild. Naja. Hä, hey, das kann doch gar nicht sein. Was denn? Ich habe jetzt Alltime eingegeben. Bei den Klicks jetzt. Bei den Klicks jetzt. Und dann gibt es einfach Folgen, die haben... Die da hier, die hat keinen einzigen Klick. Kann es sein. Klar. Und die auch nicht. Nee, das kann nicht sein. Wir sind einfach so unfamous. Aber die da hier haben wieder Klicks. Das kann nicht sein. Nee, das passt nicht, weil ich kenne ich ja selber 1000 Mal angehört. Ja. Last 90 Days. Oh je. Da nimmt's ab. Und manchmal hört jemand einfach eine Folge so. Das ist auch interessant. Aber wieso kommt bei Alltime, wieso haben da manche Folgen? Also den Statistiken vertraue ich als andere. Was man sagen kann, wir haben insgesamt 364 verschiedene Leute, die sich's angehört haben. Das ist eine crazy Zahl eigentlich. Das ist verrückt, weil so viele Leute kenne ich gar nicht. Es kann sein, die haben das nur für eine Sekunde abgespielt, weil sie zum Beispiel nach Florentin Will gesucht haben. Eine Folge heißt Florentin Will, haben sie da gerade drauf gedrückt und haben gemerkt, fuck. Das ist ein Scheißdreck. Und dann haben sie gleich wieder aufgelegt. Aber es wurde insgesamt von den 364 Zuhörern wurde der Stream knapp 2000 Mal gestartet. Nice. Nee, sogar gestreamt. Gestreamt ist länger als eine gewisse Zeit. Gestartet sogar 2000 866 Mal. Wir brauchen Clickbaiting-Namen, Patrick. Damit kann ich. Die Laura war's, der hat 135 Starts und 95 Streams. Das ist krass. Ja, ich sehe leider nicht so. Das ist Folge 20 und es haben sich 71 verschiedene Leute haben sich nur die Folge angehört. Wow. Da bin ich schauer. Das gefällt mir. Da bin ich ein bisschen stolz auf uns. Sehr gut. Ich habe ein Highlight. Sehr gut, ich habe auch ein Highlight. Das ist mir vorhin passiert. Okay. Also ich weiß nicht, ob es ein Highlight ist, aber ich wollte kurz mit dir drüber sprechen. Und ja, zwar, als du hier warst? Nee. Okay. Und zwar, bevor ich hier war, okay, war ich einkaufen, weil ich mache heute Abend Hamburger. Mhm. Und dann war ich einkaufen ohne Maske. Oh und ja. Und es war, am Anfang habe ich mich richtig beobachtet gefühlt und ich bin in den Laden rein, in Weissach, in Edeka und habe gedacht, ja, okay, muss man da jetzt eine Maske aufziehen? Weil es gibt ja anscheinend immer noch so Läden, die sagen, hier musst du eine Maske tragen oder nicht. Und dann habe ich gedacht so, nee, du staffelst da jetzt einfach mal so rein und niemand hat was gesagt und ich war, habe mich frei gefühlt. Hast dich davor so ein bisschen versteckt, falls du doch falsch bist, dass du schnell die Maske aufziehen kannst. Ich hatte die Maske in meinem Einkaufskorb drin, dass ich, falls mich einer anspricht. Ja, okay, wow. Nee. Aber mir ging es eigentlich ziemlich genauso ähnlich. Am Montag, da bin ich zum Subway und da habe ich schon gedacht, bin mit dem Geschäftskollegen hin und haben uns überlegt gehabt, ob wir überhaupt hingehen sollen, weil wir gedacht haben, ja, nachher ist das so ein Heckmeck und die haben sich nicht richtig entschieden und wissen nicht, was los ist und dann funktioniert irgendwas nicht oder sowas. Und dann haben wir gedacht, nee, jetzt try mal einfach steppen darüber. Dann war erstens nichts los und du konntest einfach reinkommen. Wir haben ja erst von draußen, ist ja alles verglast beim Subway, kannst du rein sneaken und gucken, ja, wer hat eine Maske auf? Und dann kommt direkt eine Frau mit einer Maske raus und dachte, ah, scheiße, okay. Aber dann die Verkäufer hatten alle keine auf und alle anderen, die noch drin waren, hatten auch keine auf. Und dann sind wir einfach reingesteppt. Ja. Und das war komisch. Man hat sich schon dran gewöhnt, das ist so komisch. Aber war auch schön, dass man es jetzt nicht unbedingt wieder braucht. So ging es mir halt beim Dönermann. Der Dönermann hat auch keine Maske auf, also brauche ich auch keine. So. Ich glaube, der Dönermann hatte noch nie zu 100% eine Maske auf. Er hatte es am Körper auf jeden Fall. Am Körper, genau. So wie es die Regularien vorschreiben. Ja. Aber was es wirklich verdeckt hat, das ist fragwürdig beim Dönermann. Naja, ist ja auch egal. Ja, ja. Das hat sich gut angefühlt. So viel schön zu dem Thema. Ich habe ein Highlight-Lowlight. Mhm. Interessiert dich das vielleicht? Nee. Okay. Kommen wir zum Album der Woche. Ja, erzähl. Wenn es kurz meine Kehle ist, dann muss meine Kehle befolgen. Nee, okay, es ist eine Kombination. Dann dauert es wohl länger, wenn du deine Kehle befürchten musst. Dann dauert es länger und weil es eine Kombination ist, dauert es auch länger. Also ist so und los. Okay. ich habe es geschafft, erfolgreich mein WLAN zu zerstören zu Hause. Deswegen habe ich gerade kein WLAN. Das kann sein. Du musst einfach dich irgendwie versuchen neu zu finden. Eigentlich ist alles wie beim Alten, aber zwischenzeitlich war alles so verrückt und Router haben geblinkt und nichts mehr gemacht und man konnte sich nur, wenn man drüben an der Eingangstüre war, konnte man sich verbinden. Ich habe mich im LAN-Kabel verbunden mit dem Router, um mich draufzuschalten, um die Einstellung wieder rückgängig zu machen. Auf jeden Fall habe ich es gecrashed und ohne Internet ist mir heutzutage halt ein bisschen aufgeschmissen. Finde ich. Je nachdem, was man in dem Moment vorhat, wenn man gerade vorhat, ins Bett zu gehen, dann ist gar kein Problem. Aber ansonsten ist zumindest jedes Mal, wenn man auf sein Handy guckt, das Handy ohne Internet ist ein bisschen langweilig. Mhm. Außer man hat ein gutes Spiel drauf, aber ansonsten ist es langweilig. Deswegen habe ich mich hingesetzt mit meinem neuen MacBook. An der Stelle erwähnen, aber müssen wir nicht weiter erwähnen. Wie heißt's? Mackie? Swagbook. Bookie? Nicht Bookie, Swagbook heißt. So wie alles. Mein Handy ist Swagphone. Ja. Und meine Uhr ist die Swagwatch. Und die Swagbeats gibt's, glaube ich, auch. Und die Swagpods gibt's auch. Ja. Und Swagpad gibt's auch. Swagpad. Alles. Sehr gut. Habe ich gedacht, ja, dann tue ich halt währenddessen Fernsehen, weil für Fernsehen brauchen wir kein Internet, während ich versuche, mein WLAN-Problem zu beheben. Und dann bin ich auf eine ganz interessante Show gestoßen und die heißt, warte, ich habe es extra aufgemacht, ich habe gedacht, die heißt Wer lügt, aber es heißt eigentlich Sagt die Wahrheit. Hast du die schon mal gesehen, die Show? Kommt auf dem SWR. Auf dem SWR, ich schaue kein SWR, nee. Was war's? Da war es ja schon nach 8, ja, eigentlich schon. Auf jeden Fall. 9 oder sowas. Kam auf jeden Fall Sagt die Wahrheit. Und da geht es darum, dass da drei Leute reinkommen und die sagen, machen alle die gleiche Aussage. Also das Erste, was ich gesehen habe, war Name von einer Frau, also Vor- und Nachname. Und sie sagt, ich bin die stärkste Frau Deutschlands. Und es sagen halt drei Frauen. Okay. Und auf der anderen Seite sitzen Promis und die müssen, also so deutsche B-Promis. So, wer war dabei? Der den Ulf bei Stromberg spielt. Dann der Pierre M. Krause. Der Pierre M. Krause, glaube ich. Ja. Der war dabei und dann noch eine Frau, die habe ich nicht gekannt. Und eine Frau, die hat bei Lindenstraße früher mitgespielt. Die Schwarze. Also so richtig, oh. Die Schwarze von Lindenstraße. So und richtige die, B-Promis. B-Promis. Aber ich habe gedacht, jetzt gebe ich dir mal eine Chance. Wie, sorry, dass ich unterbreche, aber wie Baywatch Berlin sagen würde, richtige Murmel-Promis. So in der Art, ja. Ich weiß nicht, ich habe eh ein Problem, oder nicht ein Problem, aber. Ich kenne jetzt so viele deutsche Promis, muss ich behaupten. Also gerade die aus den ganzen Spielfilmen sind, die, da kenne ich fast niemanden, weil ich gucke halt keine deutschen Spielfilme. Da habe ich jetzt nicht so ein Vergnügen damit. Deswegen sagen mir da die ganzen Namen eigentlich gar nichts. Außer sie spielen eine Serie mit, dann ist was anderes. Ja. Okay, weiter. Weiter. Auf jeden Fall haben dann diese Murmel-Promis, ich glaube, eine Minute Zeit gehabt, Fragen zu stellen. Oder vielleicht ein bisschen mehr. Mir kam es wie eine Minute vor. Und die haben die so ganz hektisch durcheinander gestellt, weil die mussten die Leute ja, wie stellst du das an, dass du jemand, der im Endeffekt lügt, nicht so weit dir einen Scheißtrick erzählen kann, dass du weißt, dass er es nicht tut. Verstehst? Hast du eine Minute Zeit, alle zu befragen? Ja, oder ich glaube. Ah, okay. Aber alle Promis dürfen alle gleichzeitig eine Minute befragen. Mm-mm. Einer. Jeder. Und zwischendrin ist eine Pause. Das heißt, du kannst die Information von deinem Vordermann auch nutzen. Okay, und das wechselt quasi dieses Angriffsrecht. Ja, nee. Pro Runde. Es wird ja nicht nur eine Aussage gespielt, oder? Also ein Murmel-Promi hat eine Minute Zeit, allen drei Kandidaten irgendwelche Fragen zu stellen. Okay. Dann ist Pause und dann kommt der nächste Murmel-Promi. Ja. Genau. Hast du verstanden, das, die Show? Ja, ja, aber das dauert ja dann nur 10 Minuten. Da wird es ja bestimmt mehrere Lügner, also mehrere Runden spielen und dann wechselt dieses Angriffsrecht zu sagen, ey, ich habe gerade angefangen, ich bin jetzt Letzter, dass ich die Ding nutzen darf oder darf immer einer anfangen? Also erstmal strecken sie die Zeit, dass es ein bisschen länger geht, wird quasi nach der Fragerunde, müssen alle nacheinander, also von den Murmelpromis nacheinander ihre Vermutung mit einer kleinen Begründung aufstellen. Verstehe okay, ich. Ja, und natürlich, das wäre ja auch arschlangweilig, wenn die sagen würden, ja, ich glaube B, der Nummer 2 ist und tschüss. Und dann kriegt der vermutet wird, dass er es wirklich ist, also die tippen nicht die anderen raus, sondern die tippen auf den, der die Wahrheit sagt, die Show heißt ja auch, sagt die Wahrheit, kriegen dann so eine Kugel, die dann auf grün aufleuchtet oder so und dann wird zum Schluss aufgelöst und das ist das Allerbeste an der Show, die große Auflösung. Wie würdest du sowas auflösen? Wie bei 1, 2 oder 3. Dass ein Licht angeht? Ja. Okay, es ist im Endeffekt auch so, aber es ist noch krasser. Also es ist sogar ziemlich nah an 1, 2 oder 3 dran, weil die Leute, die sitzen ja, während sie befragt werden, und dann stehen die auf in dem Moment und dann wippen die so langsam hoch und runter und nur der die Wahrheit sagt, der bleibt dann stehen. Und das sieht so dumm aus. Ich habe noch nie was Dümmeres im Fernsehen gesehen wie das. Aber sitzen die hinter so einem Podest? Die sitzen hinter so einem Verdeck. Okay, und sie das aussehen. Stell dir mal vor, die müssten die ganze Zeit auf so einem Stuhl. Die Beine sehen. Das ist ja auch witzig. Ich glaube, das packe ich auch in die Insta-Story. Das ist so witzig, einfach das mit anzugucken. Genau. Dann hast du noch gefragt, wie es dann mit dem Angriffsrecht weitergeht. Ja. Dann war es in der Folge zumindest so, dass dann drei andere Personen kamen. Da ging es um einen Mann, der die größte Sammlung an irgendwelchen historischen Musikinstrumenten hatte oder sowas. Das war interessant. Und dann kam halt raus, dann ist der andere war, was war der? Hat er im Autohaus gearbeitet und der andere war halt Bäcker. Und die haben quasi dann das vorgelogen, dass sie auch so ein verrücktes Sammelsurium. Und dann wurde halt gefragt, ja, wie, was ist das seltenste Stück? Und dann denkt er sich halt irgendeinen Quatsch aus. Das war schon mega witzig, das dann so im Nachhinein zu sehen. Und dann kommen alle, die quasi gelogen haben, in eine neue Runde. Und die haben aber auch wieder was Besonderes. Und dann muss man das auch wieder rausfinden. Hat am Ende quasi dann jeder eine Besonderheit oder gibt es auch komplette Lügner, die die ganze Zeit lügen? Ich glaube, es gibt auch komplette Lügner, die komplett lügen. Uns Angriffsrecht wechselt dann zwischen den Murmelpromis. Gut. Das wäre fair. Ja, außer, eigentlich sind es 4 Promis, aber ich glaube, es gibt nur 3 Runden. Oder ich habe dann abgeschalten, weil dann mein WLAN wieder ging. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Wäre das ein Spiel für dich? Als, zu lügen, als, als Rater oder Lügner? Was wäre lieber deine Rolle? Raten auf jeden Fall. Okay. Ich finde, Lügen ist so schwierig. Nee, Lügen ist ganz einfach. Aber ich weiß nicht, wenn... Nee, kann ich nicht sagen, kann ich nicht behaupten. Für mich ist Lügen nicht so einfach. Bin ein guter Lügner, würde ich sagen. Dann, du bist einer, der viel Among Us gespielt hat, dann. Ja. In Among Us geht's noch, da ist grenzwertig. Ja, aber ansonsten, aber da ist halt immer die gleichen Lügen und so. Da ist halt schwierig, kreativ zu sein, wenn man immer mit den gleichen Leuten immer die gleiche Runde. Aber ich glaube, man kann sich das so antrainieren, gerade durch sowas irgendwie. Du musst ja quasi, im Endeffekt musst du einfach nur souverän antworten und dir halt was ausdenken. Ja. Aber wenn du kannst ja vorher ein bisschen Gedanken machen und so, was du erzählst und so. Aber dann ist auch die Frage, wie du es erzählst. Wenn du es halt so quasi, dass es wie so auswendig gelernt oder wie Referat in der Schule klingt oder sowas, dann fliegst du halt auch allein schon deswegen. Ja, auf. Und meistens gibt es halt einfach Leute, die immer grundsätzlich gegen dich shooten wollen bei Among Us. Ja, ja. Aber ich meine jetzt in dem Game, in dem... Ja, hier, sagt die Wahrheit. Sagt die Wahrheit Game. Aber denn kommt mir irgendwo bekannt vor, dieses Prinzip. Dieses Aufstehen und an sich wieder hinsetzen, bis das Licht anbleibt oder ausgeht. Nee, aber dieses, ja, es sagen drei die Wahrheit, nee, es sagen drei, sagen eine komplette Lüge und einer sagt die Wahrheit, find raus, wer es ist. Ja. Da gab es, glaube ich, mal eine Show, die war genau gleich, nur mit Sängern, dass die quasi immer nur Playback gesungen haben oder das Mikro aus war und die in so einer Kapsel drin waren, sowas gab es mal. Und die Leute, die Murmelpromis mussten erraten, ob der jetzt wirklich singen kann oder nicht. Und wenn es einer geschafft hat, der nicht singen kann, die Show zu gewinnen, dann kriegt er quasi 10.000 Euro dafür, dass er gewonnen hat, weil er gelogen hat. Okay. Ja. Das war das Showprinzip. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also quasi der gewinnt der Verlierer. Ja, der Sänger kann ja auch gewinnen, aber so. Ich glaube nicht so. Ich weiß nicht genau, wie es war, aber so in der Art. Gleiches Prinzip auch vortäuschen, dass man was kann oder was hat. Das ist eigentlich schon gut. Ja. Weil im Endeffekt gab es dann eine Runde, wo es dann so 2-2 war, die Stimmen, also 2 für den richtigen und 2 für den falschen. Und dann weiß ich nicht, das sagt auch, ist auch irgendwas, wo man sich drüber freuen kann, dass man Leute so überzeugen kann irgendwie, weiß ich nicht. Das finde ich schon auch eine coole Eigenschaft, wenn man das irgendwie drauf hat. Man läuft, sagt die Wahrheit. Ich müsste nachgucken, warte mal. Ich weiß doch, wenn du das geschaut hast, oder? Nee, weil ich kein Internet mehr hatte, gingen alle Uhren falsch, schlagartig. Aha. Ja, klar. So ist es doch. Mhm. Du kannst es einfach in der Mediathek angucken. Das ist okay. Sogar die Folge vom 4.4., die habe ich angeguckt. Ja, sehr gut. Unser Rateteam, Kim Fischer, kennst du die? Nee. Pierre M. Krause. Ja. Ursula Cantieni. Das ist bestimmt eine braunhaarige. Inspektor Smudo, der fantastische Vierte. Der ist auch der Einzige, der nicht diesen Show-Hintergrund hat, sondern so einen lilanen Farbverlauf. Hä, aber ich habe es gerade nicht richtig gesehen, aber ist das nicht Smudo ganz normal? Ja. Ich ganz normal Smudo, aber dann ja. So einen vercheckten Namen. Warum heißt du dann Inspektor Smudo? Weil dem alles scheiße. Mike Krüger, den kennt man. Ja. Dann geht es von vorne, da fehlt doch die Hälfte. So viele gleich. Ja, die, die ich gesehen habe, waren ja wieder andere. Ich weiß nicht, wie der Ulf heißt bei Stromberg, aber der, da ist der Ulf, der linke von denen. Und die rechte ist die von Lindenstraße. Ah ja, ja, die rechte kenne ich noch. Meine Mutter hat immer Lindenstraße geschaut. Meine Eltern auch immer, ja. Habe ich immer mitguckt. Geht. Doch, ich schon. Ich muss nicht. Ich weiß nicht, wann es kommt, steht ja, dabei. Auf jeden Fall Montags. Aber es ist eine Mediathek. Genau. Vierter, montags. Schaut der ganze Montag einfach SWR. Da kommt immer gute Shows. Dann hört ihr jetzt oder seht sogar das, was ich gerade erzählt habe, einfach nochmal. Es kommt um 10. Mittags. Montags. Montags. 22 Uhr. Was ist das? Ah, okay, ich habe gedacht, das wäre so eine 17 Uhr Nachmittagsshow. Nee, aber in der Mediathek kannst du um 17 Uhr nachmittags angucken. Okay, mach ich. Wenn dein Internet geht, kannst du machen. Nee, war aber gut, weil eigentlich habe ich mich kurz aufgeregt, aber ich, dadurch, dass es mir in meiner Vergangenheit schon so oft passiert ist, dass ich Sachen einfach spät abends versuche zu machen und dann läuft es so schief, also irgendwelche technischen Sachen, mein iPhone jailbreaken oder den PC neu aufsetzen oder kurz irgendwas installieren und dann mache ich immer irgendwas kaputt und dann bin ich den ganzen Abend genervt, weil ich will es ja eigentlich wieder hinbekommen, sonst kann ich nicht gut schlafen, weil ich sonst weiß, ich habe es kaputt gemacht. Ja. Und da ist es einfach wieder passiert, aber weil mir das schon so oft in der Vergangenheit widerfahren ist, war ich dann eigentlich ganz abgebrüht und habe halt nebenher meinen Spaß an der Show gefunden. Oh je, ich glaube, das gebe ich mir vielleicht mal, wenn ich es mal sehe oder in der Mediathek. Wenn nichts anderes mehr zu gucken hast. Ja, so. Kommen wir jetzt zu was ganz anderem. Wollen wir über das Album reden? Ja, ich glaube, sonst kommen wir auch nicht hin. Alles klar. Jo, und zwar war unser dieswöchiges Album Unlimited Love von den Red Hot Chili Peppers. Was ist deine Meinung, kurz und knackig? Ich würde gerne über das Albumcover reden. Okay, lass uns mit dem Albumcover anfangen. So, was sagst du zum Albumcover? Das ist wieder, oh, das hat gerade voll geleckt. Ach nee, so, das ist das Ding. Ja, okay. Die soll schon langsam sein. Ja, okay, jetzt. Ja, okay, bei Apple Music ist es halt natürlich schon nochmal cooler. Weil, wie Patrick schon sagt, ist es wie eine Leuchtreklame, so eine alte 90er-Jahre-Ami-Leuchtreklame mit so Leuchtröhren, bunte Farben, wo aus so einem schrägen Winkel Unlimited Love fotografiert oder die Leuchtreklame fotografiert wurde und die blinkt die ganze Zeit bunt, wenn man Apple Music hat, wenn man so viel Cash hat. Ich finde, das ist das Album, wo bis jetzt dieses bewegte Cover-Feature am besten genutzt hat oder wo es am stimmigsten ist. Ja, da passt es sehr gut. Da passt es richtig gut, weil es bewegt sich nicht schnell, so leicht dezent. Und eine Leuchtreklame, die blinkt geht halt auch immer. Mal aus oder blinkt sogar aktiv. Ja. Wie diese im Ausland, diese grünen Kreuze für die Apotheke. Ja, die blinken auch ganz hart. Und die blinken alle unterschiedlich, ich finde es geil. Manchmal sind es so Pfeile, die sich so aufbauen und dann füllen die so ganz langsam dieses Kreuz auf. So, das habe ich mal gesehen. Das ist so. Das gucke ich mir immer an, bis es einmal durch ist. Ja. Und dann gucke ich es nochmal an. Das ist dein Urlaub. Das ist mein Urlaub. Leuchtreklame. Das ist alles Urlaub. Also diese Apotheken hauptsächlich. Die anderen gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ja. Also das Cover gefällt mir ziemlich gut. Ja. Schon mal eine Grundvoraussetzung. Ja, ich hab das Album angehört, hab mich sehr drauf gefreut, hab auch schon, ich glaube, 2 Lieder gekannt. Auf jeden Fall das erste ist ein sehr gutes Lied, habe ich direkt favorisiert, bevor das Album schon rauskam. Und das Gute ist auch, dann kann man immer direkt das Album von vorne hören und es fängt immer gut an, dann hat man immer direkt Bock irgendwie auf das Album. Ja, das Black Summer ist schon ein guter Start in das Album, es kam auch ja schon als Single raus und lief die ganze Zeit bei uns im Werk. Ja, im das ist ein bisschen schade, wenn es dann so direkt ausgenudelt wird. Ja, aber bei auch so einem Rockradiosender, Radio Bob, hören wir und das ist katastrophal. Alter. Kommt da jeden Tag Alice Cooper Poison? Ja. Da kommt jeden Tag genau dieselbe Musik und nicht nur dieselbe Musik, sondern dieselben Lieder jeden Tag und keine Abwechslung, null. Jeden Tag kommt um 12 Uhr Hell's Bells, ist klar. Das ist so ein Ding. Und dann Es ist 12 Uhr, Zeit für AC/DC, hier bei Radio Bob. Genau so ist es. Stark. Alter, ganz arg schlimm. Genau, das hat ein Favo bekommen. Ich sehe auch gerade, wenn ich aufs Album draufdrücke am Handy, da kommen immer so Sterne. Das sind die meistgehörtesten Lieder von dem Album. Und das Album hat mit seinen 17 Lieder einfach die ersten 5 Lieder als Sterne. Das heißt, die Leute, die das Album hören, hören es genauso wie ich. Die drücken einfach aufs erste Lied drauf. Dann fahren sie Viertelstunde, 20 Minuten im Auto, sind dann da und dann müssen das Album auch schon wieder ausmachen. Was ein bisschen schade ist, da kommen, glaube ich, noch ein paar geile Lieder. Aber deswegen habe ich auch, glaube ich, das erste und das dritte Lied am meisten gehört und das sind meine absoluten Favorites von dem Album. Ja, ich habe es ähnlich, aber ich bin dann noch woanders gelandet mit meinen Favoritenliedern. Gerade hier Black Summer, ja, okay. Aber mein Lieblingslied war She's a Lover. Das ist ziemlich in der Mitte. Yeah. Ja. Und was dann noch kommt, ist ganz unten, nicht ganz unten, aber ziemlich weit unten, wo Veronica, da gefällt mir der Rhythmuswechsel ganz arg. Ist Veronica das Lied, wo die Gitarre so verzerrt hin und her eiert? Ja. Das ist das Lied, ja. Okay, das kam glaube ich, das letzte Lied jetzt beim Heimfahren und das habe ich auch, das war auch so ein Lied, wo ich kurz geguckt habe, wie heißt, damit ich es mir merken kann. Das macht man nicht bei jedem Lied, aber bei dem habe ich es auch gemacht. Ja. Ja, aber generell, bis auf die paar Lieder, war ich jetzt nicht so begeistert, muss ich dir ehrlich sagen, weil auch, das Ding ist halt so arschlang. Eine Stunde 13 sehe ich gerade 17 Songs. Ja, 164 Megabyte. Und es fehlen halt voll diese Banger, die dich mal wieder das hier, ist ein Problem, diese Hits. Ja. Und das ist ein ganz arges Problem und das stört mich richtig hart, dass du keinen Bock hast, das Album jetzt komplett durchzuballern. Ja, es funktioniert einfach nicht. Das fand ich ganz arg schwierig. Es kommen auch ganz viele Lieder, da denkt man, das ist doch ein altes Red Hot Chili Peppers Lied. Ja. Das klingt einfach, du wirst nicht enttäuscht mit dem Album, weil es klingt halt wie die Alben, die du kennst. Aber es gibt halt Lieder, die klingen so, als hättest du sie schon mal gehört. Und das ist ein bisschen schade irgendwie. Es klingt auch relativ viel, ziemlich ähnlich. Das stimmt fand auch, ich ja. auch. Aber ja, dieses raus, das ist mir aufgefallen. Es gab keinen so ein Californication oder Under the Bridge oder keine Ahnung. Oder wie heißt es? Around the World. So, es war komplett funky, alles gut. Es klingt gleich abgemischt wie ein altes Album. Aber kein Lied, das so über alles drüber ragt. Und das braucht, glaube ich, ein Album. Und deswegen läuft auch keins von den Liedern in Stani-Radio wie SWR3 oder ähnlichen Sendern. Okay. Weil es keinen Banger-Track gibt. Ich glaube, Black Summer läuft schon. Ja, Black Summer läuft. Ja. Aber dann hört es halt aber auch auf. Nur, weil, ja, das war's dann halt. Das war's dann halt. Ja, generell. Bisschen schade ist es. Schade schon, ja. Aber es ist nicht schlecht, würde ich behaupten. Ja, die Leute hatten einfach Bock, die Red Hot Chili Peppers hatten Bock, Musik zu machen. Und haben dann gemerkt, und dann haben sie gar nicht mehr aufhören können. Und dann haben sie gedacht, ja, okay, haben wir das Lied nicht schon gemacht? Ja, nee, das hört sich nur gleich an. So war das ungefähr. Das ist eine richtig gute Vorstellung, dass sie einfach so dran sitzen, haben alle Lieder fertig und dann sagen sie, ja, es passen nur, wohl eigentlich passt es ja drauf. Ich glaube, es passt auf eine CD, passen glaube ich 80 Minuten, ne? Und es ist eine Stunde 13, aber niemand macht 80 Minuten. Die meisten machen 40 oder 50 Minuten. Ne? Und dann haben sie halt gesagt, ja, dann müssen wir jetzt eins rauswerfen. Welches können wir rauswerfen? Ja, vielleicht und dann fällt dir keins ein und dann müssen sie halt alle rausballern. Ja. So war das. Ja, man hätte schon ein bisschen was wegoptimieren können. Also mir gefällt es, dass Lieder auch lang sind. Das zum Beispiel, ich habe mir noch das Lied Nummer 7, It's Only Natural. Ich glaube, weil es besonders funkig war. Das geht 5 Minuten 34 und ich mag es, wenn Künstler nicht nur dieses radiooptimierte 2 Minuten 30 Lied direkt mit voller Karacho anfangen, durchballern und dann ist das Lied auch schon wieder aus. Und dann ist es so abrupt aus, dass wenn man es auf Repeat hat, dass es dann geil klingt, weil das wollen die Leute. Wenn die ein neues Lied hören, die ballern den ganzen Tag ein Lied, mache ich auch ab und zu. Und das funktioniert schon besser, wenn das Lied perfekt ineinander loopt oder annähernd perfekt. Genauso auch das dritte Lied, wo ich schon gesagt habe, das geil ist. Es geht auch 4 Minuten 21. Es gibt noch ganz viele Lieder, die länger gehen, was halt dann auch ein Problem ist, dass es ein bisschen zu lang ist. Also ein paar Lieder rauswerfen, nicht schlecht gewesen. Und bei dem Aquatic Mouth Dance waren crazy Trompeten dabei, deswegen ist das auch eins gewesen, wo ich so aufs Handy geguckt habe und dachte, okay, ist das jetzt geil oder scheiße? Und dann habe ich es ein zweites Mal gehört und habe ich gedacht, ja, das ist schon irgendwie ganz geil. Ja, schon funky. Funkiger Track. Ja. Ja. Also wenn man Bock auf funkige Musik hat, dann sollte man das Album auch nicht umschippern, weil da ist schon ziemlich geil. Aber es reicht auch nur, die Lieder zu hören, die wir jetzt sagen. Aber ja. Es macht einen nicht glücklich, das Album zu hören. Ich packe es in eine Insta-Story. Wie viel soll ich davon reinpacken? Du packst rein Black Summer, du packst rein Aquatic Mouth Dance. Und Poster Child fand ich auch cool. Jetzt haben wir es Red Hot Chili Peppers. Nein, aber gar nicht. Ja, ja, doch, geht vielleicht. Ich habe gedacht, drei Stück oder so. Du fängst an, so mitten in der Aufzählung. Ich habe gedacht, fünf, wie eine EP oder so. Wie eine EP, ja, okay, dann machen wir die Top 5. Okay, Black Summer, safe. Yeah. Aquatic Mouth Dance, safe. Yeah. Dann von mir aus noch... ja, das war Schießerlover. Genau, so. Das hast du gemeint. Und jetzt deine. Jetzt hast du noch einen frei. Nee, dann machen wir noch Veronica drauf. Okay, und? Nee, das sind noch fünf. Nee, das sind vier. Dann It's Only Natural. Okay. Fünf sind schon viele für einen Instagram-Status. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob die Leute so krass Bock haben immer auf lange Instagram-Stati, aber ich gebe mir echt brutal viel Mühe, dass es hübsch aussieht. Deswegen guckt sich's dann vielleicht doch der eine oder andere an. Ja, das war das Red Hot Chili Peppers Update. Kurze Frage, von einer Skala von 1 bis 10, wie viel 1 bis Chili, 10. Wie viel Chili Peppers kriegst du? Wie viel Chilischoten? Von 1 bis 10 würde ich sagen 6. Mhm. Was sagst du? 4. 4? Okay, mhm. Krass. Hat mich wirklich nicht gecatcht. Krass. Weil es mich einfach nicht catcht, so. Ja, jetzt, wo du gerade noch Chili Peppers so betont hast, ich habe ein schönes TikTok gesehen, wo wir wieder bei TikTok sind. Das passt noch in die Kategorie rein, danach kann man es jetzt direkt zumachen. Und zwar war das ein TikTok, wie, ich erkenne es nicht richtig, ob das der Sohn oder der Tochter ist von der Frau, aber die Story fängt damit an, dass sie ihrer Mutter oder er ihrer Mutter erzählt hat, dass sie zu einem Red Hot Chili Peppers Konzert gehen, aber sie gehen eigentlich zu den Red Hot Chili Pipers. Ja, das habe ich gesehen. Und die Red Hot Chili Pipers sind ein bisschen anders unterwegs. Die spielen halt mit Dudelsäcken und sind auch ein paar Leute mehr. Und dann hat direkt die Red Hot Chili Peppers drauf geantwortet mit ihrem TikTok-Kanal, haben den Namen zwar falsch gesagt, aber haben quasi die beiden zu einem Konzert eingeladen. Sie dürfen sich einfach raussuchen, welches sie haben wollen, aber einfach für diesen kleinen, in Anführungszeichen, Prank haben sie quasi ein Konzert for free so sich ergattert, was geil ist. Und oh Mann. Ja, das habe ich auch gesehen, habe ich auch gedacht, so, okay, wow. Fand ich nicht so geil. Doch, fand ich schon witzig. Nice. Ja gut, machen wir das Ding zu. Fangt schon ziemlich hart das Intro krank, oder Outro. Ey. Aber ich check's immer nicht, wenn ich das Lied abmische, dann ist es nie so laut. Dann mische ich es quasi so ab, wie es, also jetzt nochmal 6 Dezibel lauter, also quasi 4-mal so laut. 3 Dezibel, Dezibel ist so dumm. Dezibel ist ein bisschen vercheckt, aber man sagt 3 Dezibel ist doppelte Lautstärke. Das Problem ist bei Lautstärke, was ist doppelt so laut? Nee. Und wenn ich das jetzt aber so lassen würde, würden mir die Ohren einfach abfallen. Das ist so verrückt. Ich glaube, das Problem ist, wenn man sich selber aus was raushören will, das merke ich ja auch immer beim Gitarrespielen in der Band, müsste ich mich lauter machen, dass ich mich besser höre, ja. Aber für andere wäre ich dann zu laut. Und ich glaube, so ist es auch. Ich mache es laut, dass ich höre, wie ich spreche und denke auch die ganze Zeit, deine Stimme ist lauter, aber beim Mischen merke ich, dass es nicht so ist. Okay. Vercheckt. So ein Ding ist das. Willkommen bei Patricks Welt. Ja. Patricks vercheckte Welt. Genau, Lukas hat Bock auf Praktikum, haben wir erwähnt. Schiebe ich auch irgendwo hin, weiß ich gar nicht. Oder hake ich einfach ab. Perfekt. Ja, Patrick. Hast nichts mehr. Doch, ich könnte noch was ganz Schnelles empfehlen. Nee, dann lass kurz über ein Thema sprechen, und zwar über das Thema Handyhüllen. Okay, lass in das Game einsteigen. Bringen. Also, Ich habe angefangen, immer wenn ich jetzt, es hat angefangen am Wochenende, dass ich mein Handy entkleidet habe. Ich habe es nackig gemacht und habe es einfach so, wie es ist, in die Hand genommen. Und seitdem ich das mache, will ich das quasi nimmer missen, weil sich das Handy, vor allem das, das ich habe, fühlt sich richtig scheiße mit Hülle an. Weil irgendwie Glas und Metall und dann noch das Format, wo quasi perfekt für die Hand ist, mit die Hülle macht es ja auch ein bisschen dicker, ist immer ein bisschen lästig. Deswegen habe ich es angefangen, das am Wochenende zu machen, aber ich habe halt ein bisschen so viel Angst, dass ich quasi mich das nicht traue, auch während dem Arbeiten dran zu machen. Deswegen bin ich immer im Zwiespalt, dann mache ich es immer hin und weg und hin und weg. Wie machst du das? Ich mache es auch immer weg, wenn ich irgendwo bin, wo ich mir sicher bin, dass es nicht hier geht. Dass es nicht hier geht. Ja, zum Beispiel auf dem Sofa oder im Bett. Nur da. Und sobald du es wieder rumträgst, machst du wieder hin, oder was? Ja, die Hülle, die liegt dann halt irgendwo und dann, ja, wenn man mal sich schon was zu essen holt oder so, dann nicht direkt wieder die Hülle drin, auch wenn man jetzt rausgeht oder so. Ja. Oder eintrinken. Ja, es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das schon ein paar Kumpels auch erzählt, ich finde es halt irgendwie komisch, ein sehr teures Stück Elektronik sich zu kaufen und dann für 10 Euro eine Hülle drumherum zu klatschen und dann berührt man nur die billige 10-Euro-Hülle. Ja, ich tue es auch so oft, wie es geht, entkleiden. Das sehr stimmt gut. Echt. Deswegen habe ich es jetzt auch gerade entkleidet. Ist es nicht hinten sogar so eine Art Keramik? Heißt es nicht sogar Keramik-Shield? Ich meine, damit wurde beworben. Ich weiß immer die ganzen komischen Namen, die sich ausdenken für irgendwelche, für das Display-Glas. Ja, Retina-Display war früher beim iPod-Touch First. Was ist jetzt? Wie jetzt, heißt das Display? Also quasi, es gibt quasi das, also die Leuchtpixel an sich, die heißen Retina oder hier heißen sie jetzt, glaube ich, Super Retina oder sowas. Also nicht ganz so krank kreativ. Und dann war immer das Glas, war immer, je härter es war, zum Beispiel das von den Kameras hinten war immer härter. Das hieß dann, glaube ich, Gorilla-Glas irgendwann. Ja. Das hatte dann die Apple Watch auch. Und jetzt ist, glaube ich, Saphir-Glas oder sowas. Oder andersrum. Oder das eine hat Samsung. Oder ich check's auch nicht. Ja. Dann wusste ich, dass der Rahmen irgendeine Magnesium-Legierung ist. Deswegen hat man das Problem, wenn es runterfällt, hat man eine dicke Macke drin, weil das Magnesium, die Legierung sehr weich ist. Federt zwar den Stoß ab, dass möglichst wenig passiert, aber ist halt komplett deformiert. Also so ein bisschen wie das Vorderteil vom Auto, die Knautschzone. Ja, Aluminium-Magnesium-Legierung wird es sein. Ist halt, macht halt schon was her, wenn es halt poliert und glatt ist, aber wenn du da die Dapper drauf machst, ekelhaft. Eklig. Ich hätte auch noch eine Frage, aber es könnten wir eigentlich auch danach klären, aber vielleicht wäre es jetzt ganz witzig, weil ich weiß, ich habe ja eine Umfrage gemacht, einmal die Castles & Crusoe-Tasse, ob jemand Bock hatte, dass wir das eventuell in einem Shop verkaufen, weil ich glaube, einen Shop zu erstellen ist sehr easy. Aber jetzt weiß ich ja nicht mehr, was die Leute geantwortet haben, weil ich habe mir das nicht angeguckt. Wie finde ich das jetzt? Ich glaube, bei Instagram gibt es bei Einstellungen sowas wie Verlauf. Das muss ich kurz selber aufmachen. Archive. Das hatte ich letztens generell selber offen. Bevor das sehe ich alles, was ich gepostet habe. Ja, das siehst du alles, was du gepostet hast. Und siehst du da jetzt auch die Umfragen, ist die Frage. Oh, das sehe ich, wie regelmäßig ich irgendwas gemacht habe. Hm. Nee, hey, das passt doch gar nicht. Doch, zweiter. 27. Begleitmaterial. Formel 1, Spice Girls, Formel 1. Wie fandst du eigentlich den da hier? Lass dich nicht spoilern. Und da war das Bild von dem Spoiler. Ja. Hey, war stark, hat glaube ich niemand gecheckt. Doch, schon, aber. Dann kommt hier der gute Wasserhahn. Ja. Und dann kam die Tasse. 100% ja. Ja, und wie viele haben abgestimmt? Wo sehe ich das? Ich habe keine Ahnung, ich habe einmal abgestimmt. Und dann waren es schon 100%. Es haben 3 Leute abgestimmt. Okay, du, wow. Der Lukas und Robin Schwarz, Shoutout an der Stelle. Okay, wow. Ich glaube, das mit dem Shop lassen wir lieber. Ja. Das lohnt sich nicht. Dann gab es noch eine zweite Frage. Und zwar, wie viel Candles brauchen Candlelight-Dinner? Und weißt du was? Es hat niemand den Regler verschoben. Wie traurig ist das? Ja, ich habe gedacht, das mache ich jetzt nicht, weil ich war ja da. Ich weiß ja, wie viele Candles ein Candlelight-Dinner haben, aber okay. Oh, super. Das ist traurig, ey. Sieht man, wie viele Leute das gesehen haben. Beim nächsten Mal müssen wir das privat auf unseren Accounts posten oder auf Aber ich bin Fame meinem Account. Okay, sorry. Okay. Ja, du kannst auch einfach den ganzen Instagram-Bums machen. Ja, ich wollte nach der Folge noch auf dich zugehen. Ja. Sehr gut. Gut. Weil das ist ein bisschen lästig für mich. Ja, glaube ich. Perfekt. Also könnt ihr jetzt alle eure Anliegen direkt an die Social-Media-Abteilung stellen und die wird sich dann umgehend darum kümmern. Hier unterstrich Felin01 unterstrich oder bei Carstenson Crusoe. Carstenson unterstrich Crusoe. Nee, schau auch da, dann kann ich es lesen. Dann kann ich es auch lesen. Das ist gut, weil ich habe das jetzt. Guck mal, ich bin im Instagram-Business. Ich habe 3 Accounts. 3? Ja. Was ist der dritte? Meine Band. Ah, okay. Die ich jetzt auch halt habe, obwohl ich da nicht unbedingt Bock drauf hatte. Wie heißt die Band? Die heißt Handsome_Drummer_Band. So, kurze Schleichwerbung. Kleine Schleichwerbung, ja. Hat noch nicht so ganz krank krassen Content, aber wir haben auch gerade wenig Zeit. Deswegen kommt da gerade nicht viel. Aber folgt mal rein, das wäre nicht schlecht. Für Business und so. Während ich Corona hatte, habe ich sogar ein bisschen geübt. Echt? Ich weiß nicht mehr welches, ich glaube 10.000 Reasons war eins von den Liedern. Ja. Ja, und das habe ich geübt und ich bin ausgerastet. Ich bin eskaliert, weil ich kognitiv nicht mehr so fähig war, Klavier zu spielen, so wie ich das will. Okay. Und weißt du, was man da machen muss? Man muss ein bisschen langsamer spielen. Ja, und ich bin die ganze Zeit ausgerastet und ganz schnell gespielt und habe dann jedes Mal wieder von Neuem angefangen und die ersten Anfänge konnte ich. Mhm. Und dann werde ich automatisch schneller, weil ich mich sicher fühle. Ja. Und ich habe dann immer das Gleiche wiederholt, dass ich das festige, um dann einen neuen Part anzufangen. So lerne ich, also so übe ich. Okay. Ja, ich spiele 10-mal hintereinander genau dasselbe. Ja, ich glaube, das ist schon gut so. Ja. Ja. Ja. Das ist schon interessant, dass du das so, also ich habe mir das so angeeignet, dass ich quasi den Buchstaben von dem Akkord lese und dann den spielen kann, wenn er kommt. Und ich muss quasi das Lied rhythmisch kennen, sonst kann ich es nicht spielen. Also ich muss es mir mal anhören oder halt mit dem Lied mitspielen. Aber dann kann ich quasi den Akkord so spielen. Aber dieses komplett auswendig lernen, das ist ja auch brutal interessant irgendwie. Ich kann jetzt noch fast alle Lieder komplett so aus dem Kopf spielen, die ich damals... Gib mir 5 Minuten, ich kann dir 5, 6 Lieder vorspielen, die wirklich schwer sind. Ja. Ich habe dir doch einmal danach haben wir ein bisschen rumgeblödelt und dann habe ich dir doch das MIDI-Keyboard angeschlossen. Ja. Und dann, oder das da hier war es, glaube ich. Ja, das und hässliche. Das ist ganz arg Geld. Also für 50 Euro meinen alten Band-Gitarristen abgekauft. Da habe ich gute Schnäppchen gemacht bei meinem Bandkollegen. Und da hast du so die Lieder angefangen zu spielen, da war das so eine Phrase, bis man die erkannt hat, da hast du immer mehr dazu und auf einmal ging so fast das ganze Lied. Da war so richtig gut, was war das irgendwie? Irgend so ein Hip-Hop, Deutschrap? Ja, bleib in der Schule, Trailer Park hier. Genau, das. Ja. War richtig gut, es hat mich sehr gefreut, das zu hören. Ja, wir hätten den nächsten Auftritt wäre schon bald. Ich kann das nicht. Ich brauche richtig viel Zeit. Ja, üb einfach. Ja, ich übe einfach und irgendwann, vielleicht komme ich mal auf dich zu. Perfekt. Für einen Song. Für einen Song? Aber nur für einen Song. Nur für 10.000 Reasons für einen Song. Für einen Auftritt. Einen Auftritt, okay. Einen Song. Ja, das können wir machen, das ist kein Problem. Weil das ist mir zu krass. Da die ganze Zeit üben und dafür fühle ich mich nicht so. Ja, normalerweise machen wir meistens gerade diese Lieder, wofür wir einen Auftritt brauchen und dann machen wir quasi eine Jam-Session. Das heißt, einer sagt halt ein Lied, dann suchen wir schnell Noten raus und dann spielen wir das einfach so first try und entweder wird es gut oder schlecht. Ja. Und das ist eigentlich das, das Bock macht. Und meistens kommen da Lieder raus, die viel einfacher sind zu spielen, weil du sie halt kennst und weil es dann so Four-Chord-Songs sind, die du halt dann irgendwann runterfallst. Das funktioniert bei mir nicht. Das funktioniert bei mir nicht. Nee, ganz arg. Ja, ich kann nicht jammen. Ja, wir probieren das einfach mal. Okay. Es waren auch schon Leute dabei, die konnten auch nicht jammen und jetzt muss man halt üben. Da muss man halt so ich tue mich arg, arg schwer. Jetzt sagst du mir, spiel mal ein E. Und dann bin ich ganz arg langsam, um dann zu sehen, hier, da ist ein E. So. Echt? Ja. Ich habe also verhältnismäßig langsam. Ich weiß schon, wo das ist und bla bla, aber. Könntest du jetzt nicht mit dem Lied spielen? Aber wenn ich dir jetzt eine Gitarre in die Hand gebe und sag, spiel mal ein E, dann bist du bestimmt 2 Sekunden schneller als ich. Okay. Und das ist schon arg viel, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, man lernt auch Gitarre anders wie Klavier. Wobei ich sagen muss, dass ich mir mal so eine iPad-App runtergeladen habe, wo die genau das beibringt. Und da war, glaube ich, schon immer dran gestanden, wie der Akkord heißt, dass man sich quasi so dieses Muster und die Abstände von den Fingern lernt und dann einfach die Position um runterdrückt und hat man den Akkord gehabt. Da ja, hat man das gelernt. Das machst du ja auch so. Ja, lern es doch einfach. Ist doch easy. Ja, nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Wie gesagt, mein Lehrer hat damals schon gesagt, du musst auf die Noten schauen. Ich so, nein, Alter, mir reicht es immer im Kopf. Ich weiß einfach nur ganz genau den Ablauf, wann was kommt. Einfach. Klavier spielen für Dummköpfe, Alter. Weiß ich nicht. Vielleicht du musst nur einfach alles aus... Nee, mein Lehrer hat einfach versagt. Nee, so. Ich glaube, der hat einfach recht gehabt. Ja, habe ich schon mal gesagt, ich habe immer alibi-mäßig auf die Noten geschaut, so als ob ich tue, als das ob ich die Noten, erzählt, aber ich ja. kann quasi, ich könnte auch blind alles spielen, weil ich weiß einfach den Abstand zwischen beiden Händen und ich weiß, wo ich mich gerade befinde mit meiner Hand. Ich brauche nicht hinschauen. Okay. Klar, verspielt man sich dann auch mal, aber eigentlich nicht. Ja, ich finde es brutal interessant, weil wenn man es halt mal anders gewohnt ist, dann kann man sich nicht so vorstellen, wie jemand anderes das Gleiche macht, was man macht oder halt was Ähnliches macht ja. wie man selbst, so weil man es halt an die Sache anders rangeht irgendwie. Crazy shit. Ja, ich freue mich auf die Probe, auf den Jam und auf 10.000 Reasons, okay. Freue ich mich auch. Ja, ich habe es schon vergessen. Wie es geht. Ja, ja, jetzt ja, ist ja schon 2-3 Wochen her. Ja, du hast gesagt, du hast noch was, bevor ich das große, ja. Ich habe eigentlich mit einem anderen Thema angefangen, ja. Ja, ich würde noch was Schnelles empfehlen und zwar war ich am Wochenende... Muss man das Ding machen? Ach so. Ja, ist so eine Empfehlung. Ganz arg schwierig. Ich habe gedacht, wenn du anfängst, ich muss noch was empfehlen. Dann ja, ich ja muss noch was empfehlen. Hier, da, Pimmel ab. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. Verstehst du, ist der Pimmel, nicht der Jingle. Hey, ist der Jingle Pimmel. Ja, okay. Aber Pimmel ab. So, war gut. War gut, ja. Guter Gag meinerseits. Nur die richtig guten Gags werden gut, wenn man sich danach noch lobt. Okay, und zwar war ich am Wochenende saufen mit dem Kunisch, meinem Homeboy. Grüße an der Stelle. Boy. Ja. Wir waren bei Marcy und haben uns hart einen reingesoffen bis 5 Uhr morgens. Und sind dann zum Kunisch heimgestapft und dann haben wir uns angeschaut und haben gesagt, boah, jetzt noch was essen, das wäre nice. Dann haben wir uns auf den Weg zur Gefriertruhe gemacht und haben da Folgendes erspäht. Einmal irgendeine Fertigpizza, die war okay. Und Piccolinis Salami und dann kam's Piccolinis Elsässer Art. Das ist eine Piccolini als Zwiebelkuchen. Das kenne ich, glaube ich. Ja. Alter. Das ist geil. Wow. Generell Piccolinis, die machen nicht viel anders wie Pizza, aber sind irgendwie cool. Ja, und haben als, wir haben einfach zu zweit, also zwei ganze Packen Piccolinis, also 18 Piccolinis und eine Fertigpizza weggeballert um 6 Uhr morgens, war nice. Also behaltet Piccolinis als Suff Essen zu Hause, falls ihr abends heimkommt und Hunger habt. Ja. Macht euch die Piccolinis, dauert genau 14 Minuten, wenn der Backofen aus ist und ihr den dann auf 200 Grad hochstellt. Und direkt reinballern. Und direkt rein. Ja, natürlich. Wer tut seinen Ofen vorheizen? Es gibt einen Pizza-Hersteller, bei dem mache ich das, ansonsten mache ich das nicht. Nur bei der guten Gustavo Gusto Pizza, da lasse ich die wirklich 20 Minuten antauen, weil dann wird die echt richtig geil. Da habe ich es ausprobiert, weil ich mir auch nicht sicher war, ob man es machen muss oder nicht. Aber die Faustregel von mir ist, wenn ihr die Tiefkühlpizza direkt reinmacht, müsst ihr auf die geringere Zeit, wo angegeben wird, wenn da steht 12 bis 15 Minuten, macht ihr auf die kleinere Zahl 5 Minuten drauf. Das dauert, bei meinem Ofen dauert es genau 5 Minuten. Ja, unsere dauert länger. Echt? Ich glaube, die große Zeit ist meistens 12. Ja. Ja, dann tue ich 5 Minuten drauf. Ist aber auch 17. 5. 5 ja. ist konstant. Ja, 5 dann müsst ist ihr eine Konstante, das ist die Pizza-Konstante. Lernt okay. man in der Schule. Ja. Immer 5 draufschlagen. Und je nachdem, wie warm euer Ofen ist, müsst ihr es entweder auf die kleine oder auf die große Zahl oder auf eine Zahl dazwischen drauf. Aber ihr müsst 5 drauf machen. Ja, das ist immer. Gut. Ja. Und Piccolinis gehen noch schneller. Deswegen macht es zu einem besseren Suffessen als diese komischen Tiefkühlpizzen. Aber Piccolinis haben genau eine Tücke. Die sind alle in Dreierpacks verpackt und das ist richtig schlecht. Die, nee. sind ja schon in so einem ganz normalen Karton. Und dann sind drei Reihen nochmal in einer einzelnen Folie. Die Folie kannst du ja echt sparen. Weiß nicht, was das soll. Die Folie kannst du vielleicht sparen. Ich glaube, da geht es darum, dass keine Feuchtigkeit und keine Luft dran geht. Aber dieses Dreier-Ding kann ich mir vorstellen. Erstens ist es, glaube ich, unbefriedigend, wenn man das so rauszieht, weil dann fallen die alles so ineinander und das können sie halt bei so Dreierpackungen nicht. Ja. Und ich glaube, es ist auch leichter zu verpacken. Ja, in Dreierreihen. In Dreierreihen, besser. Nee. Die größte Tücke bei den Piccolinis, finde ich, ist, dass man reinbeißt, dass man sich dann immer den Gaumen verbrennt, weil vor allem, wenn man im Suff die warm macht, will man die essen, wenn sie direkt aus dem Ofen kommen. Und nur da ist es so krass, dass wenn man direkt reinbeißt und dann drückt es ein bisschen dieses Tomatending raus, direkt an den Gaumen, direkt verbrannt und du schmeckst schon nach halt einfach nichts mehr. Aber ja, aber im Suff ist geil. Im Suff ist geil. Kauft euch die Piccolinis Elsässer Art. Ja. Ist der Wahnsinn. Sehr gute Empfehlung. Ja, ja gut, wir sind schon über der 45-Minuten-Marke drauf, aber jetzt kostet es extra. Und mein Bier ist leer. Deswegen mache ich die kleine Abmoderation. Gibt es noch was von dir zu sagen? Witzig. Ja. Nee, dann wünschen wir beide euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit. Hoffentlich wird es schön, hoffentlich wird es sonnig nach dem schneeigen Wochenende letzte Woche. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Haut rein. Tschüss.